Abschnitt 7 aus David Copperfield, Band 10, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 64. Kapitel: Ein alter Rückblick. Und jetzt ist meine Geschichte zu Ende. Ich blicke noch einmal zurück, das letzte Mal, bevor ich diese Blätter schließe. Ich sehe mich mit Agnes neben mir auf der Straße des Lebens wandern. Ich sehe unsere Kinder und unsere Freunde um uns und ich höre das Rauschen vieler Stimmen, die mir nicht gleichgültig sind auf meiner Reise. Welche Gesichter sind mir am deutlichsten in dem verschwimmenden Gewühl? Seht diese, und alle wenden sich mir zu, während ich meine Gedanken so frage. Hier ist meine Tante mit einer stärkeren Brille, eine Matrone von 80 und mehr Jahren, aber noch von aufrechter Haltung und eine tüchtige Fußgängerin, die ihre 6 englischen Meilen in einem Zuge im Winter macht. Unzertrennlich von ihr ist Peggotty, meine gute alte Amme, auch mit einer Brille, jetzt gewöhnt, abends sehr nahe an der Lampe zu nähen, aber immer noch in Gesellschaft eines Stümpfchen Wachslichts, eines Yardmaßes in einem kleinen Gehäuse und eines Arbeitskästchens mit dem Bild der St. Paul's Kirche auf dem Deckel. Die Arme und Wangen Peggottys, so hart und rot in meinen kindischen Tagen, wo ich mich wunderte, dass die Vögel sie nicht lieber anstatt der Äpfel anpickten, sind jetzt eingeschrumpft und ihre Augen, welche ihr ganzes Gesicht weithin dunkel machen, sind jetzt matter, obgleich sie immer noch glänzen. Aber ihr rauer Zeigefinger, der mir früher wie ein Taschenreibeisen vorkam, ist immer noch der alte und wie ich mein Kleinstes danach haschen sehe, wie es zwischen mir und meiner Tante hin und her wackelt, da denke ich an unser kleines Wohnzimmer zu Hause, als ich kaum gehen konnte. Meine Tante ist jetzt endlich befriedigt. Sie ist Pate einer wirklichen und lebendigen Betsy Trotwood und Dora, die Nächste, sagt sie, werde von ihr verzogen. Peggottys Tasche ist hoch aufgepauscht. Es ist nichts Geringeres darin als das Krokodillenbuch in etwas traurigem Zustand, einzelne Blätter jetzt sogar zerrissen und wieder zusammengenäht, aber Peggotty zeigt es immer noch den Kindern als eine köstliche Reliquie. Es kommt mir seltsam vor, wenn mein eigenes Kindergesicht von den Krokodillengeschichten hinauf zu mir blickt und wenn es mich an meinen alten Bekannten Brooks von Sheffield erinnert. Mitten unter meinen Knaben sehe ich während dieser Sommerferien einen alten Mann, der Riesenpapierdrachen macht und sie mit unsäglicher Freude in der Luft schweben sieht. Er begrüßt mich ganz entzückt und flüstert mir mit dem alten Kopfnicken zu: »Trotwood, es wird Sie freuen zu hören, dass ich meine Denkschrift fertig mache, wenn ich weiter nichts zu tun habe, und dass Ihre Tante die wunderbarste Frau von der Welt ist.« »Wer ist diese tief gebeugte Dame, die sich auf einen Stock stützt und mir ein Gesicht zeigt, in welchem sich einige Spuren des alten Stolzes und der alten Schönheit finden?« Schwach ankämpfend gegen ein verdrießliches, blödsinniges, launisches Irrsein. Sie ist in einem Garten und neben ihr steht ein hageres, dunkles, verwelktes Weib mit einer weißen Narbe auf der Lippe. Ich will hören, was sie sagen. »Rosa, ich habe den Namen des Herrn vergessen.« Rosa beugt sich über sie und ruft: »Mr. Copperfield.« »Es freut mich, Sie zu sehen, Sir. Ich bemerke zu meinem Bedauern, dass Sie Trauer tragen. Ich hoffe, die Zeit wird Sie trösten.« Ihre ungeduldige Gesellschafterin schilt sie aus und sagt ihr, ich trauere nicht, heißt ihr, mich wieder anzusehen und versucht, sie wieder zum Bewusstsein zu erwecken. »Sie haben meinen Sohn gesehen, Sir«, sagt die ältere Dame. »Sind Sie ausgesöhnt?« Sie sieht mich starr an, legt die Hand an die Stirn und stöhnt. Plötzlich schreit sie mit schrecklicher Stimme auf: »Rosa, komm her, er ist tot!« Rosa kniet vor ihr nieder, liebkost sie bald und schilt sie dann aus. Dann sagt sie zu ihr leidenschaftlich, »Ich liebte ihn mehr als sie.« Und dann beschwichtigt sie die Alte an ihrem Busen wie ein krankes Kind. »So verlasse ich sie, so finde ich sie immer, so verleben sie ihre Zeit von Jahr zu Jahr.« Was für ein Schiff kommt da von Ostindien gesegelt und welch englische Dame ist das, die Gattin eines mürrischen alten schottischen Krösus mit großen Ohren? Kann das Julia Mills sein? Es ist Julia Mills, unzufrieden und vornehm mit einem Schwarzen, der ihr Briefe und Karten auf einem goldenen Teller zu überbringen hat und einer kupferfarbigen Zofe mit einem bunten Tuch um den Kopf, die ihr das Tiffin, ostindisches Frühstück, im Ankleidezimmer serviert. Aber Julia hält kein Tagebuch mehr, singt nicht mehr der liebe Sterbelied, zankt sich beständig mit dem alten schottischen Krösus, der eine Art gelber Bär mit gegerbter Haut ist. Julia steckt bis an den Hals in Gold und spricht und denkt an weiter nichts. Sie gefiel mir besser in der Wüste Sahara. Oder vielleicht ist das die Wüste Sahara. Denn obgleich Julia ein schönes Haus hat und vornehme Gesellschaft und prächtige Diener täglich, sehe ich nichts Grünes in ihrer Nähe wachsen. Nichts, das zur Frucht oder Blüte kommen kann. Was Julia Gesellschaft nennt, sehe ich. Darunter Mr. Jack Morden mit seiner Sinekure, der die Hand verspottet, die sie ihm verschafft hat, und gegen mich den Doktor einen allerliebsten altmodischen Kauz nennt. Aber wenn Gesellschaft der Name für solche hohe Herren und Damen ist, Julia, und wenn ihre Bildung offene Gleichgültigkeit gegen alles ist, was die Menschheit vorwärts oder rückwärts bringen könnte, so glaube ich, müssen wir uns in dieser Wüste Sahara verirrt haben und täten am besten, wir suchten herauszukommen. Und sehet, dort ist der Doktor, immer unser guter Freund und immer noch beschäftigt mit dem Wörterbuch. Er ist im Buchstaben D und glücklich in seinem Familienleben und seiner Gattin. Auch der alte Soldat auf sehr reduziertem Fuß und durchaus nicht so einflussreich wie ehedem. Zu einer späteren Zeit finde ich meinen lieben alten Traddles in seiner Expedition im Tempel mit geschäftiger Miene und das Haar, wo der Kopf nicht kahl ist, noch rebellischer geworden durch die beständige Reibung seiner Advokatenperücke arbeitend. Auf seinem Tische liegen ganze hohe Stöße von Akten und ich äußere, während ich mich umsehe, »Wenn Sophie jetzt dein Schreiber wäre, Traddles, würde sie genug zu tun haben.« »Das ist wohl wahr, lieber Copperfield, aber es waren auch herrliche Tage in Holborn Court, nicht wahr?« »Wo sie zu dir sagte, du würdest Richter werden, aber damals war es nicht Stadtgespräch.« »Jedenfalls, lieber Copperfield«, sagte Traddles, »wenn ich erst einmal Richter bin, werde ich die Geschichte erzählen, wie ich damals gleich sagte. Wir gehen Arm in Arm fort. Ich bin zu einem Familienmittagsmahl bei Traddles eingeladen. Es ist Sophiens Geburtstag und unterwegs unterhält mich Traddles von dem guten Glück, das er überall gehabt. Ich bin wirklich imstande gewesen, lieber Copperfield, alles zu tun, was mir am meisten auf dem Herzen lag. Seine Ehrwürden hat jetzt die Pfründe von 450 Pfund jährlich. Unsere beiden Knaben erhalten jetzt die allerbeste Erziehung und zeichnen sich als fleißige Schüler und gute Knaben aus. Drei von den Mädchen sind recht gut verheiratet, drei andere wohnen bei uns, drei andere führen seit Mrs. Crewlers Tod dem Vater die Wirtschaft und alle sind glücklich. Mit Ausnahme, bemerkte ich, mit Ausnahme der Schönheit, sagte Traddles, ja. Es war ein großes Unglück, dass sie diesen Vagabonden heiratete, aber er hatte etwas Blendendes, was sie verführt hat. Da wir sie nun aber sicher wieder im Hause haben und ihn los sind, müssen wir sie zu trösten suchen. Buzzles Haus ist eins von denselben Häusern, oder es könnte doch leicht sein, welche er und Sophie auf ihren Abendspaziergängen schon im Voraus für sich einrichteten. Es ist ein großes Haus, aber Traddles hat seine Akten in seinem Ankleidezimmer und seine Stiefeln bei seinen Akten, und er und Sophie quetschen sich in die obersten Zimmer und lassen die besten Schlafzimmer der Schönheit und den Mädchen. Es ist kein Platz im Hause übrig, denn durch einen oder den anderen Zufall sind mehrere von den Mädchen hier und sind immer hier, als ich zählen kann. Hier, wie wir eintragen, kommt eine ganze Schar an die Türe gerannt und reicht Traddles zum Küssen herum, bis er außer Atem ist. Hier wohnt für immer die unglückliche Schönheit, eine Witwe mit einem kleinen Mädchen. Hier sehe ich bei dem Mittagessen zu Sophiens Geburtstag die drei verheirateten Mädchen mit ihren drei Männern und einem der Schwager und einem Vetter eines anderen Mannes und einer Schwägerin, die mit dem Vetter verlobt zu sein scheint. Traddles, noch ganz derselbe einfache, unaffektierte gute Kerl wie vor Alters, sitzt an dem unteren Ende der langen Tafel wie ein Patriarch, und Sophie sitzt an dem anderen Ende und blickt über einen heiteren Raum, der sicherlich nicht von Argentan glänzt. Und wie ich trotz meines Wunsches noch zu verweilen mein Werk schließe, verschwimmen diese Gesichter. Aber ein Gesicht, das auf mich niederscheint wie ein himmlisches Licht, durch das ich alles andere sehe, ist hoch über ihnen. Und das bleibt. Ich wende mich um und sehe es in seiner schönen, heitern Ruhe neben mir. Meine Lampe brennt dunkel und ich habe tief in die Nacht hineingeschrieben, aber das teure Wesen, ohne dass ich nichts wäre, leistet mir Gesellschaft. O Agnes, o meine Seele, möge auch dein Gesicht neben mir sein, wenn ich wirklich mein Leben beschließe. Möge ich dich, wenn die Wirklichkeiten der Erde vor mir verschwinden, wie die Schatten, die ich jetzt verlasse, noch immer neben mir finden, mit der Hand gen Himmel deutend. Ende. Nachwort. Es wird mir nicht leicht, in dem ersten Gefühle mit diesem Buche fertig zu sein, mich weit genug von demselben zu entfernen, um mit der Ruhe, welche diese Überschrift zu verlangen scheint, von ihm zu sprechen. Mein Interesse daran ist so neu und lebhaft, und mein Gemüt ist so geteilt zwischen Freude und Bedauern, Freude über die Vollendung eines lang gehegten Planes, Bedauern über den Abschied von so vielen Gefährten, dass ich Gefahr laufe, den mir liebgewonnenen Leser mit mir persönlichen Angelegenheiten und Empfindungen zu behelligen. Außerdem habe ich alles, was ich von der Erzählung sagen könnte, schon möglichst in derselben gesagt. Es würde vielleicht den Leser wenig kümmern, zu erfahren, mit welchem Leidwesen man die Feder hinlegt nach dem Abschluss eines zweijährigen Dichtens, oder wie es dem Dichter fast vorkommt, als entließe er einen Teil von sich selbst in die Schattenwelt, wenn eine Schar der Schöpfungen seiner Fantasie für immer von ihm scheidet. Und doch habe ich weiter nichts zu sagen, außer etwa, dass ich gestehe, was vielleicht noch unwichtiger ist, dass niemand diese Geschichte beim Lesen für wahrer halten kann, als ich sie während des Niederschreibens für wahr gehalten habe. Deshalb will ich anstatt zurück vorwärts blicken. Ich kann diesen Band für mich nicht angenehmer schließen als mit einem hoffnungsvollen Blick auf die Zeit, wo ich wieder jeden Monat mit meinen zwei grünen Blättern erscheinen werde und mit einer getreulichen Erinnerung an den freundlichen Sonnenschein und den wohltuenden Tau, der auf diese Blätter David Copperfields gefallen ist und mich glücklich gemacht hat. London im Oktober 1850. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 16. Februar 2025. Ende von David Copperfield, Band 10, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt.